Egal mag es scheinen, einfach und leicht, wie ein farbloser Klumpen, einfach im Teig. Doch die Dimensionen der Teilchen an sich, wie sie haften und halten, verstehst du nicht, verstehst du. Flucht aus der Form.